Hey Leute, Anarchist Academy ist wieder im Haus. Hört mir mal zu. Es gibt auf der Welt so viele Dinge und Musik. Und natürlich wichtig finden wir die Politik. Viele sagen, Anarchist sei viel zu radikal. Und ihr habt ja recht, denn heute sind wir normal. Hey Mann, unsere Härte, sie war doch nur Schein. Sie war das Verkehrte, wenn du weißt, was ich meine. Ich meine, gib die Polizei und auch knall sie ab. Partisanen gegen Deutschland und Kontakt zum Zapf ist lang her. Ist vorbei, war doch nur Jugendtollerei. Heute sind wir wirklich kritisch, heute sind wir frei. Heute sind wir frisch und sagen, der Kampf ist vorbei. Und am Ende gebt friedlich euch die Hände. Glaubt ihr, dass wir Männer, wir sind lange noch nicht raus? Doppelleib, heute weiter gegen Kinkel Klaus. Gegen das ganze Bundeshaus und sogenannte Volksvertreter. Anarchist Academy, zeigt euch, wo die Täter. Hocke und schickt diese Message durch den Äther. Schockenleib, hopp, politisch jeden Millimeter. Nicht so lachen, fühl dich kopf, denn da hinten steht der Bomberbruder Bibi Babak, der persische Krieger. Die TLJ und der DT bleiben die Sieger. Anarchist Academy rast wie ein irrer Tiefflieger. Vollgepackt mit Sprengstofftexten auf den Bundestag nieder. Wir kommen nur wieder rappen. Denn Parlamentarismus funktioniert nur im Kapitalismus mit Hochkonjunktur. Und die Spur dieser Struktur führt nur zu einem Dinge. Zum Blut der dritten Welt erstmals geraubt durch die Klinge des Kolonialismus durch Leute wie Kolumbus. Vernichtung ganzer Völker für den Silber und den Goldfluss nach Europa. Die Sache ist doch glasklar. Doch was das war, ist eigentlich unfassbar. Und heute im Bundestag schweigen sie still. Sie fühlen keine Schuld am massenhaften Overkill.